Kapitel 7. Eine Ostquote ist überfällig. Wendekinder. Eine Quote macht natürlich alles leichter. Kommt es wie aus der Pistole geschossen von Adriana Letrari-Pietzka. So klar und unmissverständlich reagierte sie auf meine Frage, ob eine Quote für Ostdeutsche nötig sei, um endlich gleichberechtigt am wiedervereinigten Deutschland teilzuhaben. Die promovierte Politikwissenschaftlerin ist Autorin und Gründerin des Netzwerks Dritte Generation Ost. Sie ist eine echte Powerfrau. Sie erhielt Auszeichnungen wie Frau Europas Deutschland 2016 und Women of Europe 2017 für ihr berufliches und ehrenamtliches Engagement. 2009 gründete sie den Verein Dritte Generation Ost mit dem Ziel, den Wendekindern, zu denen auch ich gehöre, eine Stimme zu geben. Heute zählt das Netzwerk für die 2,5 Millionen mitteljungen Menschen, die zwischen 1975 und 1985 geboren wurden und damit zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung 5 bis 15 Jahre alt waren, zu einem der einflussreichsten Thinktanks in Ostdeutschland. Zonenkinder nennt uns die Autorin und Journalistin Jana Hensel in ihrem gleichnamigen Buch. Auch sie gehört zu den Vorbildern unter uns Wendekindern. Andere Bezeichnungen sind Mauerfallkinder oder Eisenkinder. Für ihre Werke erhielt Jana Hensel eine Reihe an Preisen und wurde 2019 zur Journalistin des Jahres gewählt. Heute schreibt sie für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Adriana Letrari-Pietzka, Jana Hensel, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, der Schauspieler Matthias Schweighöfer, der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemko und auch ich. Wir sind unterschiedliche Charaktere, haben individuelle berufliche Werdegänge und erst recht politisch divergierende Ansichten, aber uns eint, dass wir die DDR noch als Kinder erlebt haben, unsere prägende Jugendzeit jedoch in einer Zeit des Umbruchs und Aufbruchs stattfand. Wir haben die Verletzungen, Sorgen und Ängste unserer Eltern und zum Teil Großeltern gesehen und miterlebt. Sie sind in uns verankert, haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt, ohne dass sie uns auf unserem eigenen Lebensweg direkt behindert hätten. Aber beeinflusst hat uns das in jener Zeit Erlebte schon. Schaut man im Internet nach den Einordnungen unserer Generation, dann stößt man häufig auf die typischen Zuschreibungen des Konzepts der transgenerationalen Weitergabe. Aus der Forschung ist bekannt, dass Erlebnisse wie Krieg, Flucht oder Gewalt über Generationen hinweg weitergegeben werden können. Unsere Eltern und Großeltern sahen sich neben den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit auch mit dem Zusammenbruch der DDR konfrontiert. Dies hatte zur Folge, dass wir nach dem Mauerfall nur begrenzt Unterstützung und Orientierung von unseren Eltern oder Lehrern erhielten, die sich mit dieser massiven Umbruchserfahrung, begleitet von elementaren Zukunftsängsten, oftmals überfordert sahen. Nicht selten erklärten nun die Jungen den Alten, wie die Welt um sie herum funktionierte. Einige Soziologen gehen sogar so weit, uns als eine Generation der Unberatenen zu bezeichnen. So schwer, wie es klingt, fühlt es sich jedoch nicht an. Wir empfinden Verantwortung für unsere Heimat, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR liegt, und wünschen uns dabei nichts Diktatorisches, Repressives zurück. Trotz der Vorurteile des Westens gegenüber dem Osten leben wir selbstbewusst unsere Identität. Man könnte sagen, wir sind im Vereinigten Deutschland angekommen und haben einiges zu bieten. Wir verfügen über bestimmte Transformationskompetenzen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen in der Wendezeit erworben haben und von denen das ganze Land profitieren könnte. Warum führe ich dann eigentlich diese Diskussion über eine Quote für Ostdeutsche, könnte man fragen. Ich werde es auf den kommenden Seiten erläutern und dabei den Blick auf ein hehres Ziel lenken, dass wir im wiedervereinigten Deutschland voneinander lernen können und diese reichhaltigen Erfahrungen von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs endlich nutzen sollten, um unser Land zu bereichern und stärker zu machen. Leider sind wir davon aktuell noch weit entfernt. Der Osten hat fast nichts zu sagen. Ich könnte an dieser Stelle viele Statistiken anführen, die den aktuellen Stand der deutschen Einheit beschreiben und doch alle seit 30 Jahren zu dem gleichen Ergebnis kommen. Sie lassen sich knapp in 3 Punkten zusammenfassen. Erstens, die Ostdeutschen haben im vereinten Deutschland fast nichts zu sagen. Ja, fast nichts. Egal, wohin man schaut. Üblicherweise begegnet mir dann das Argument: Ja, aber es gab doch eine ostdeutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, einen ostdeutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, einen ostdeutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und einen Matthias Platzeck als zumindest kurzzeitigen Vorsitzenden einer gesamtdeutschen Volkspartei. Einmal ganz unabhängig von der Frage, ob sie in der jeweiligen Position jemals in der Lage oder überhaupt gewillt waren, ostdeutsche Sichtweisen in ihre Amtsausführung einzubringen, kann dies nicht über den allgemeinen Zustand hinwegtäuschen. Nur magere 1,7% der Spitzenpositionen aller Bereiche, von der Politik über die Wirtschaft, die Kultur, die Justiz bis zur Verwaltung, haben Ostdeutsche inne. In 11 von 14 Bundesministerien gibt es keinen einzigen Abteilungsleiter aus dem Osten. Unter 120 leitenden Beamten finden sich 3 ostdeutsche Vertreter. Dieser Befund zieht sich durch alle Bereiche. Für einen Bevölkerungsanteil, der je nach Definition zwischen 17% und 20% des Landes ausmacht, ist dies erkennbar keine angemessene Repräsentanz. Zweitens, die Ostdeutschen haben selbst in Ostdeutschland wenig zu sagen. Die mangelnde Besetzung von Spitzenpositionen in Ostdeutschland wurde in der Vergangenheit häufig mit dem notwendigen Elitenwechsel nach der Friedlichen Revolution und dem Ende der SED-Diktatur begründet. Spätestens danach, so war die Behauptung der Verteidiger dieses Umstands, würden die Positionen schrittweise auch von Ostdeutschen der neuen Generation eingenommen werden. Dies ist jedoch ganz offensichtlich nicht der Fall. Eine der umfangreichsten ostdeutschen Elitestudien erschien im Jahr 2022 unter dem Titel »Der lange Weg nach oben«. Die darin vorgenommene Datenerhebung eines Teams von mehr als 20 Wissenschaftlern, die in enger Kooperation mit der Universität Leipzig arbeiteten, kam zu der klaren Erkenntnis: Ein in den letzten Jahren erwartetes Nachrücken Ostdeutscher in Elitepositionen bzw. ein Ansteigen der Anteile findet in vielen der untersuchten gesellschaftlichen Bereiche nicht statt. Bei einem Anteil von über 80% an der Wohnbevölkerung von Ostdeutschen in den 5 ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil Ostdeutscher in den Elitepositionen seit 2016 lediglich von 23% auf 26% angestiegen. Auf der Leitungsebene der 100 größten ostdeutschen Unternehmen war der Anteil Ostdeutscher von 25% im Jahr 2016 sogar auf 20% im Jahr 2022 gesunken. Dieses Verhältnis müsste man sich einmal für Bayern vorstellen. Was würde wohl geschehen, wenn dort 3/4 aller Führungspositionen von Menschen besetzt wären, die keine Wurzeln in Bayern haben? Es wäre nicht auszumalen, wie die Talkshows wöchentlich über diese eklatante Unterrepräsentanz der Bayern in ihrem eigenen Land berichten würden. Der dritte und meiner Meinung nach gravierendste Faktor ist die Überschichtung des Ostens durch westdeutsche Eliten. Oder einfacher formuliert, es ändert sich nicht, sondern verfestigt sich. Wie mir erst kürzlich jemand aus der alten Elite schilderte, hat es nach 1990 in allen osteuropäischen Ländern einen gravierenden Elitenwechsel gegeben. Nur die Ostdeutschen konnten daran nicht teilhaben. Ungarn wurden durch Ungarn ersetzt, Polen durch Polen, aber die Ostdeutschen, die wurden durch Westdeutsche ersetzt. Und deshalb haben Ostdeutsche aus seiner Sicht bis heute so geringe Chancen, in Führungspositionen zu kommen. Eliten rekrutieren sich aus Eliten, sie lassen niemanden von außen rein. Das habe etwas mit Vertrauen und Netzwerken zu tun, weniger mit Kompetenz, führte er weiter aus. Doch was genau verstehen wir eigentlich unter dem Begriff Eliten und wer zählt überhaupt dazu? Eliten sind Personen mit besonderen Führungs- und Leitungsqualitäten sowie herausragenden Qualifikationen, die wichtige Positionen in Staat, Gesellschaft, Politik und Kultur einnehmen, so die allgemeine Definition. Sie rekrutieren sich größtenteils aus den eigenen Reihen. Als funktionale Führungsschicht treffen sie wichtige Entscheidungen in zentralen Aufgabenbereichen und haben dadurch einen erheblichen Einfluss auf das gesamte gesellschaftliche Geschehen eines Landes. Wie steht es aktuell um die Präsenz von Ostdeutschen in den Eliten? Welchen Einfluss können wir auf das gesamte gesellschaftliche Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland ausüben? Wie ist es um die Vertretung unserer Interessen bestellt? Eine Reihe von Elite-Studien, unter anderem zuletzt das Forschungsprojekt Elitenmonitor, ergaben, dass sich der defizitäre Zustand der ostdeutschen Elitenbildung auch nach über 30 Jahren Wiedervereinigung eher verfestigt als verbessert hat. Befanden sich beispielsweise 2016 unter den 247 untersuchten Vorstandsmitgliedern der DAX-Unternehmen 3 Ostdeutsche, waren es mit dem Stichtag der Erhebung der Studie 2022 nur noch 2. Dem Elitenmonitor zufolge bestehen kulturelle Vorurteile, die zu einer Bevorzugung von Westdeutschen bei der Auswahl von Führungskräften führen. Die Elitenschwäche der Ostdeutschen hat zur Folge, dass bestimmte Perspektiven und Interessen wenig repräsentiert werden und sich die Bevölkerung nur unvollständig in den Eliten spiegeln kann. Abnehmende Akzeptanz des Gemeinwesens. Viele Menschen in Ostdeutschland empfinden die unzureichende Vertretung von Ostdeutschen als ungerecht und ungleich, was auch ihr Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen untergräbt. Das führt wiederum zu einer Belastung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und verhindert eine wirkliche Teilhabe. Durch die zu geringe Repräsentanz in den Eliten können ostdeutsche Ideen, Erfahrungen und Interessen nicht genügend in relevante Entscheidungsprozesse eingebracht werden, was sich wiederum nachteilig auf die Regionalentwicklung auswirken kann. Die Herausforderungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels ließen sich mit einer diversen Führungsebene mit Vertretern unterschiedlicher Hintergründe besser meistern. Um mich über diesen Befund auszutauschen, traf ich Steffen Mau, Soziologe und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er betonte, dass die Aufgabe der Eliten weit über ihre bloße Funktion hinausgehe. Es gehe nicht nur darum, dass sie als Sparkassendirektoren oder Amtsrichter gut funktionieren. Vielmehr seien sie, so sagte er, gesellschaftliche Führungsgruppen, die Transformationsprozesse vermitteln und Identifikationsfiguren sein können. Seiner Einschätzung nach fehlt dies in Ostdeutschland völlig. In nahezu allen Bereichen bestehe ein Mangel an ostdeutscher Elitenbildung, und zwar nicht nur bundesweit, sondern auch in Ostdeutschland selbst. Er berichtet mir von einem Austausch mit einem amerikanischen Populismusforscher, dem er vorstellte, wie in den 1990er Jahren 30.000 bis 40.000 Westdeutsche, vor allem Männer, in die Führungspositionen im Osten gelangten. Je einflussreicher die Position war, desto wahrscheinlicher war sie mit einem Westdeutschen besetzt. Das wäre so, als würde man 30.000 Führungskräfte von Washington D.C. nach Wisconsin schicken. Sein amerikanischer Gesprächspartner nannte dies einen Brandbeschleuniger für den Populismus und konnte sich außer in den kolonialen Phasen der Weltgeschichte an keinen so radikalen Elitenwechsel in der jüngeren Geschichte erinnern. Bei meinem Plädoyer für eine Quote für Ostdeutsche geht es mir nicht nur um Repräsentanz. Es geht mir auch nicht nur darum, dass wir die unterschiedlichen Erfahrungen für unser Miteinander nutzen, wenngleich ich darin einen bedeutenden Mehrwert für unser Land sehe, sondern es geht mir auch um den erheblichen Akzeptanzverlust unseres demokratischen Gemeinwesens, der maßgeblich durch dieses Missverhältnis entsteht und beschleunigt wird. Mit Matthias Platzek, dem früheren Ministerpräsidenten in Brandenburg und Vorsitzenden der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit, April 2019 bis Dezember 2020, hatte ich ein intensives Gespräch zu den Themen Ostquote, Ursachen der schlechten Stimmung in Ostdeutschland und zur dortigen Ablehnung bundesdeutscher Strukturen. Platzeks Einschätzung bringt es meines Erachtens auf den Punkt. Die Ostdeutschen haben in den letzten 30 Jahren, also in einer historisch sehr kurzen Zeitspanne, verschiedene Transformationen erlebt und durchmachen müssen. So hatten sie unter anderem 3 Währungen in der Tasche: Ostmark, Westmark und Euro. Alles war mit Umstellungen verbunden, auch manchmal mit Aversionen, gerade als sie die Westmark wieder abgeben mussten. Sie haben 1989-90 den Zusammenbruch der DDR erlebt, der für viele zur Folge hatte, dass sie den Job verloren und sich komplett umstellen mussten. Als sie sich dann mühsam berappelt hatten, in den Jahren 2005-2006 die Arbeitslosigkeit langsam unter die 20%-Marke sank und die Leute allmählich Boden unter die Füße bekamen, folgte die Wirtschafts- und Finanzkrise. Auch wenn die meisten privat davon nicht betroffen waren, kam bei vielen eine Erkenntnis aus der DDR-Schulbildung hoch. Der Finanzkapitalismus hat sich verselbstständigt und macht, was er will. Viele Menschen erlebten die Krise als ein Staatsversagen. Während daheim kein Geld mehr für den Nahverkehr oder das örtliche Schwimmbad da war, rettete der Staat mit Milliarden die Banken. Und als sich die Menschen davon wieder erholt hatten, kam die Flüchtlingskrise 2015. Und für viele ergab sich die Wahrnehmung, jetzt können die da oben nicht mal mehr die Grenzen sichern. Für sie hatte der Staat zum dritten Mal versagt. Das Zutrauen in die demokratischen Institutionen schwand. Und dieser Schwund wurde verstärkt, weil die demokratischen Institutionen eben nicht von Ostdeutschen repräsentiert wurden. Um direkten Einfluss auf die Partizipationsmöglichkeiten von Ostdeutschen zu nehmen, ihre strukturellen Benachteiligungen abzubauen und ihre Demokratiezufriedenheit zu erhöhen, ist eine Ostquote, die sich am Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung orientiert, zwingend erforderlich. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen auch der Soziologe Ray Kolmorgen, Professor für Management sozialen Wandels und Prorektor Forschung an der Hochschule Zittau-Görlitz, sowie seine Forschungskollegen Lars Vogel und Sabrina Zajak. Die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in Elitepositionen wirkt sich negativ auf ihre Einstellungen zu Demokratie und Gesellschaft aus und verstärkt Benachteiligungsgefühle. Eine stärkere Beteiligung in Führungspositionen hingegen könnte das Gefühl kollektiver Benachteiligung verringern. Da aber nur die Politik selbst Handlungsprogramme, politische Instrumente oder Maßnahmenpakete zum Abbau der Unterrepräsentanz entwickeln kann, möchte ich mit diesem Kapitel helfen, die notwendige und längst überfällige demokratische Diskussion zur Etablierung einer Ostquote voranzutreiben. Die CDU als Vorreiterin? Es führt kein Weg an einer Quotenregelung vorbei. Nur eine Quotenregelung wird Beteiligung und Partizipation schnell und spürbar verbessern. Die Einführung der Frauenquote in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft ist ein klarer Beleg dafür, dass sich mit einer solchen Maßnahme etwas ändern lässt. Seit der Einführung einer Frauenquote von 30% für börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen in Deutschland im Jahr 2015 steigt der Frauenanteil in Aufsichtsräten und Vorständen. Dieser Anstieg ist sowohl in den Unternehmen zu verzeichnen, die von der gesetzlichen Regelung betroffen sind, als auch in den Unternehmen, für die bislang keine gesetzlichen Regelungen bestehen. Nach einem Bericht der Albright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt, waren am 1. September 2021 in den Vorständen der 160 deutschen DAX, MDAX und SDAX Unternehmen 603 Männer und 93 Frauen vertreten. Das waren 25 Frauen mehr als im Vorjahr und der bisher größte Zuwachs an Frauen in den Vorständen innerhalb eines Jahres. Ich empfehle meiner Partei, hier mutige Vorreiterin zu sein. Eigentlich dürfte das gar nicht so schwer sein, wenn sie sich nur auf ihre Wurzeln besinnen würde. Die Gründungsgeschichte der CDU ist eine Geschichte der Vielfalt. Der CDU in Westdeutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg etwas gelungen, was bis dahin unmöglich war. Sie hat Katholiken und Protestanten, Arbeiter und Unternehmer, Menschen aus Nord- und Süddeutschland in einer Partei vereint und ihnen allen eine politische Heimat gegeben. Nicht umsonst heißt sie nicht christlich-demokratische Partei, sondern christlich-demokratische Union. Dieser Gedanke der Einheit in Vielfalt, wie ihn die vielen Gründerväter und auch die wenigen Gründermütter einst formuliert haben, hat die Union ausgezeichnet und in Krisenzeiten stark gemacht. Die CDU hat dazu eine Reihe von Instrumenten in ihren Strukturen verankert, die die Teilhabe aller, auch von Minderheiten, ermöglicht. Dazu gehören sowohl schriftlich fixierte als auch unausgesprochen eingehaltene Quoten. So ist es üblich, dass sowohl die Mittelstandsunion als auch die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft möglichst paritätisch im Parteivorstand vertreten sind. In der baden-württembergischen CDU ist es üblich, die Listen für Landtags- und Bundestagswahlen nach Regierungsbezirken und Regionen konsequent zu quotieren. Das hat etwas mit der Entstehungsgeschichte des Bundeslandes zu tun, dem die knappe Mehrheit der Badener bei seiner Gründung nicht zugehören wollte, auch aus Angst, von den Württembergern majorisiert zu werden. Auch die Stabilität unserer föderalen Ordnung und auch die des Systems der Selbstverwaltung, wie beispielsweise bei den Kranken- und Pflegekassen oder den Organisationen von Ärzten und Architekten, basiert auf ausgewogener, sehr häufig quotierter Interessenvertretung. Als Generalsekretär der CDU Deutschlands durfte ich die Einführung der Frauenquote in unserer Partei im September 2022 maßgeblich steuern. Die Einführung der Frauenquote war nicht unumstritten, auch wenn bereits am 21. Oktober 1996 das noch weichere Frauenquorum von damals 30% unter Helmut Kohl und Rita Süssmuth eingeführt wurde. Die Gremien meiner Partei hatten sich bereits vor meiner Amtszeit als Generalsekretär zu Zeiten der Kanzlerschaft von Angela Merkel auf ein ausgefeiltes Einstiegsmodell verständigt. Nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 und dem Amtsantritt von Friedrich Merz versuchten vor allem die Quotengegner, das mühsam geschnürte Paket wieder aufzumachen. Es ist maßgeblich dem damaligen politischen Koordinator im Konrad-Adenauer-Haus, Markus Kerber, zu verdanken, dass wir Friedrich Merz trotz aller Widerstände für das vereinbarte Modell gewinnen konnten. Bei der Einführung einer Frauenquote war meine Partei in der Bundesrepublik Nachzügler und hat die Folgen dieser Verzögerung bei den letzten Wahlen schmerzlich zu spüren bekommen. Auch die Gewinnung von Frauen für die Bewerbung um Mandate und Parteiarbeit gestaltet sich bis heute vielerorts schwierig. Aus diesen Erfahrungen sollten wir lernen und bei der Schaffung anderer, lokaler Beteiligungsquoten mutiger handeln. Im Übrigen ist meine Partei auch bei der Besetzung von Spitzenpositionen mit Ostdeutschen eher eine Nachzüglerin. Gewiss, Angela Merkel war zuerst Generalsekretärin und später dann viele Jahre Bundesvorsitzende der CDU. Ja, auch ich leitete für einige Zeit als Generalsekretär die Geschicke der Bundespartei aus der 5. Etage des Adenauerhauses in Berlin. Aber ansonsten ist die Luft in höheren CDU-Sphären für Ostdeutsche sehr dünn. Ein Beleg dafür liefert auch ein für mich persönlich sehr trauriges Ereignis. Als ich am 5. Januar 2024 an der Beerdigung von Wolfgang Schäuble in Offenburg teilnahm, der in unendlich vielen Funktionen bleibende Verdienste für Deutschland und auch für den Wiedervereinigungsprozess hat und der mir speziell in den letzten Jahren oft ein väterlicher Ratgeber war, war ich weit und breit der einzige Christdemokrat mit ostdeutschen Wurzeln, der an seinem Grab stand. Die Quote ist schon im Grundgesetz verankert. Als Verfechter einer Ostquote können wir uns übrigens guten Gewissens auf unser Grundgesetz stützen, dessen 75-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr begehen. In Artikel 36 heißt es: Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes hat 2018 den Parlamentariern verdeutlicht, dass es sich dabei nicht nur um einen Programmsatz, sondern um eine verbindliche Norm handelt, die bei gleicher Qualifikation ein weiteres Entscheidungskriterium darstellen soll. Das heißt also, dass auch unser Grundgesetz uns zu einer Ostquote verpflichtet, dass wir aber diesem Auftrag aus Artikel 36 bislang nicht nachkommen. Die größte Hürde bei der Umsetzung einer solchen Quote ist meines Erachtens die Definition des Personenkreises, der unter den Begriff Ostdeutsch fällt. Bislang scheiterten alle Debatten im Deutschen Bundestag in Ermangelung eines rechtssicheren Terminus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ostdeutsch zu definieren, wie eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM, ergeben hat. Dabei können sowohl der Wohnort, der Geburtsort, die familiäre Sozialisation als auch die emotionale Selbstidentifikation als Kriterien herangezogen werden. Je nachdem, welche dieser Kategorien zur Berechnung gewählt wird, variiert die Höhe der Quote zwischen 16,7 und 26,1%. Ich orientiere mich bei meinen Ausführungen an dem Konzept Ostdeutsche in Führungspositionen, in dem die Kategorisierung nach dem Geburtsort erfolgt. Aufgrund dessen, dass Führungspositionen in der Regel in der Mitte der beruflichen Laufbahn erreicht werden, teile ich die Ansicht, dass eine Unterscheidung nach ost- und westdeutscher Herkunft basierend auf dem Geburtsort angemessen ist. Außerdem wird der Geburtsort zusammen mit dem Wohnort in der Personalstatistik erfasst, wodurch diese Vorgehensweise auch praktikabel ist. Personen, die in den neuen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geboren wurden, gelten somit als Ostdeutsche. Berlin nimmt allerdings aufgrund seiner geteilten Geschichte eine besondere Position ein und muss separat betrachtet werden. Die Zahl der Ostdeutschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ist groß. Davon zeugt nicht nur die nach wie vor vielstimmige Debatte über die zu geringe Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen. So bin ich bei meinen Recherchen auf die Initiative »Wir sind der Osten« gestoßen. Ziel der Initiative ist es, Ostdeutschland eine Stimme zu geben. Auf ihrer Internetseite werden Menschen in und aus Ostdeutschland vorgestellt, um auf individuelle Geschichten und Erfahrungen aufmerksam zu machen und Macherinnen und Macher zu zeigen, die aktiv anpacken, um die Zukunft unseres Landes positiv zu gestalten. Durch das Aufzeigen von Vielfalt und Diversität leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur Vollendung der Einheit zwischen Ost und West. Ähnlich wie das Netzwerk Dritte Generation Ost ist dies ein guter Fundus, um Menschen mit ostdeutschen Wurzeln für Führungspositionen anzusprechen. Ich schlage Folgendes vor. Wir brauchen eine Ostquote, gestaffelt nach Bund und neuen Ländern. 20% der zu besetzenden Stellen in den Bundesministerien müssen mit Ostdeutschen besetzt werden. 50% der Spitzenpositionen in den ostdeutschen Landesministerien, den ostdeutschen Rundfunk- und Fernsehanstalten und kommunalen Verbänden müssen an Ostdeutsche vergeben werden. Allein dieser Schritt würde die Repräsentation deutlich steigern und dazu beitragen, dass sich eine gelungene und faire Wiedervereinigung auch in den Führungspositionen widerspiegelt. Nur so hätte auch der Osten künftig in Deutschland wirklich etwas zu sagen.